fahr durch mein altes Viertel in dem neuen Lexus Jeep. Aus den Boxen Cocaine, ich verteil das Flex auf Street. Herbert an der Jeans-Batte, Automatik-Ski-Maske. Ich bin ein Problem für möchte gern kanackten Jeans-Batte. Ey, mehr als nur ein Stich abgekriegt. Trotzdem hat mich auf der Street noch nie ein Wichser gefickt. Boss, schöne Grüße an meinen Advokat. 30.000 Cash, hab die Anwaltskosten bar bezahlt. Echter Betrugo, ich strecke die Ware. Wenn ich will, dann fick ich jeden Rap Straße. Der erste Balkaner im Game, Armani Exchange. Ich lass Rap bei Hank, Saddam Hussein. Was Beef, baller rum wie Cristiano. Friss dein Döner, ich häng bei Vapiano. Luxus-Cheese und der Rest der Penner-Rapper sind Nutella-Wäscher. Guck, jetzt zieht der echte Banger Messerlocke. Rapper sind hässlich und nicht attraktiv. Guck wie mein Face und das Bracelet und das Latz anzieht. Bentley dunkles Anthrazit mit Models, lässt sich in dem Maybach. Big Bottles, Jackies in dem Eisfach. VIP-Ecke, Shampoo spritzt an die Decke. Machen auch im Blitzlicht Geschäfte. Promi-Status, Brad Pitt, Playboy im Nightlife. Sexy Russian Chicks, Sim, Philipp, Klein, Klein. Sagen ich bin gut aussehen, Superstar-Status. Dreh ne Runde, bang sie weg im Luxus-Cabrabus. Selbstbewusst von Kopf bis Fuß. Angeredet nur mit sie, weil man einen Post nicht tut. Das Accessoire glänzt, die Kette Platin. Zigarrenrauch, Dampf raus aus dem Aston Martin. Luxus-Jeans, muskulöser Body, Chain, Shine, Shine. Geld trinken, jetzt ist Money, Rain, Time. Banger auf den Streets, Gangster-Business mit den Packets. Player-Shit im Nightlife, Ralph Lauren Jackets. Ey, wir sind Chartbreaker, zieh die Automatics. Auf Hater, mit Automatics, auf Bitches, mit Automatics. Luxus-Jeans, Chartbreaker, yeah. Money, Rain, Chartbreaker. Chartbreaker, yeah. Sunset Mafia Chartbreaker. Alex, Manager, Mannequin, Mafia, Escort Service, Russinnen. Ne Stunde ab nem Tauschbinder. Ich bin der Boss, bin der Boss. Und ihr Rapper verkauft Packets an den Block. Meine Firma ordert Schiffe mit dem Stoff. Was ist los? Was ist los? Dieses Hip-Hop-Business ist wie so ein Groupie. Steht's an Cock und bedient Glory Holz auf Klo. Ich hab mehr Läufer als ein Marathon. Käufer machen mir die Taschen voll. Du erzählst vom großen Geld, doch jeder weiß, du Paraja. Verschwinde. Oder hast du Geld dabei? Na siehst du, dann verpiss dich, bitte raub mir nicht die Zeit. Ey, der Flieger steht bereit. Jet nach Belgrad overnight. Malo, Whisky, Coca-Cola, bisschen Business nebenbei. Edel Disco Model, Verkehr mit ihnen, trinke was. Erkläre ihnen ganz entspannt, was bei uns ein Model macht. Luxus G's. Und jetzt wisst ihr, was ich mache. Eure Rapper machen Straßenbusiness, sammeln weiter Flaschen. Schnell die Cheerleader wie ein Quarterback. Continentals, Black Galados. Player Shit, jetzt wird geballert. Desperado. Zieh die Handbremse, Reifenqualm, Spotlight. Chartbreaker, Money Rain, Top 5. Kasachstan, Ukraine, Klitschko V. Disco drauf, Piste raus. Hol dir den Ballermann, 600 PS Speed in nem Vambo. Sportcoupé, King in den Streets. Jacko, Walk of Fame. Hole die Shotgun, knalle die Cops an. Sie gehen nach dem Headshot down. Werf einen Blick in den Koffer, mach die Flügeltür. Steig in den Flieger, zerficke die Marus, die Billen es über dem Himmel. Ich baller das Flex, Motherfucker, wir landen im Vogel in Malibu, Alex. Ghetto Sound, Westside Kings, komm mit dem Balkaner. Messerstich, zücke den Ballermann, eliminiere die Enemies, kill 3 Kilo Flex in den Beverly Hills. Luxus G, wir pumpen in dein Junkie-Face, Blei. Geld regen, jetzt ist Money Rain. Banger auf den Streets, Gangster-Business mit den Packets. Player-Shit im Nightlife, Ralph Lauren Jackets. Ey, wir sind Chartbreaker, zieh die Automatics. Auf Hater, mit Automatics, auf Bitches, mit Automatics. Luxus G's Chartbreaker, yeah. Money Rain Chartbreaker, yeah. Boss Aura Chartbreaker, yeah. Sunset Mafia Chartbreaker, yeah.